Erst einmal aufatmen bei Quelle. Nach tagelangem Hoffen und Bangen überwiegt bei den Mitarbeitern in Fürth die Erleichterung. Am Vormittag sah man gut gelaunte Beschäftigte mit fröhlichen Mienen, die jedoch die Situation ihres Arbeitgebers durchaus realistisch einschätzen. Na, jetzt können wir erst einmal ein wenig durchschnaufen, dann warten wir mal ab. Wir sind ja noch nicht über dem Berg. Warten wir mal am Jahresende ab. Wenn der Umsatz nicht kommt, schauen wir mal, was mit dem Kaufhaus wird. Mit Sicherheit ist das jetzt erst einmal eine Erlösung, ne? Aber trotzdem heißt nicht, dass das alles schon vorbei ist. Ich sage, wir haben jetzt vielleicht eine Schlacht gewonnen, aber noch nicht den Krieg. Und wir hoffen, dass uns die Kunden auch weiterhin die Treue halten. Die Hälfte des 50-Millionen-Euro-Kredits übernimmt der Bund. Die andere Hälfte kommt aus Bayern und Sachsen. Quelle-Chef Konrad Hilbers. Wir sind dankbar dafür, dass die Quelle eine Chance erhalten hat, durch diesen Kredit in den nächsten Monaten einen Plan zu entwerfen für die Zukunft dieses Unternehmens. Zuletzt hatte das Unternehmen keine eigenen Finanzmittel mehr. Mit dem Staatskredit ist Quelle wieder liquide und kann Druck und Auslieferung seines Winterkatalogs sowie seine Lieferanten bezahlen. Bundeswirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg verteidigte im ZDF-Morgenmagazin die lange Prüfung des Kredits. Es musste sichergestellt werden, dass die Steuergelder auch wieder an den Staat zurückfließen können. Zugleich warnte der CSU-Politiker vor übertriebenem Optimismus. Das langfristige Überleben der Quelle sei mitnichten gesichert. Quelle ist mitnichten, wie es einige behaupten, jetzt gerettet. Quelle hat eine Chance bekommen, eine faire Chance, die jetzt bis 31.12. reicht. Aber ein solcher Kredit kann auch dazu dienen, dass beispielsweise eine geordnete Insolvenz inklusive, auch was wir uns nicht wünschen, eine Abwicklung stattfinden kann. Der Massekredit ist bis Jahresende befristet. Spätestens dann muss das insolvente Versandhaus ihn zurückbezahlen. Bis dahin hat Quelle vor allem Zeit gewonnen, um sich neu aufzustellen. Das Unternehmen muss reorganisiert und saniert werden. Bayerns Finanzminister Georg Fahren schon. Ich lege jetzt alle meine Hoffnungen auf die Arbeiten des Insolvenzverwalters und auf das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich glaube, wir haben jetzt die Grundlage dafür gelegt, dass die Quelle zeigen kann, was in ihr steckt. Und ich wünsche dabei viel Erfolg. Die Quelle soll schlanker werden und sich auf das Kerngeschäft konzentrieren. Vor allem aber muss ein Investor gefunden werden, der beim Versandunternehmen finanziell einsteigt. Keine leichte Aufgabe für den vorläufigen Insolvenzverwalter Klaus-Hubert Görg. Ich hoffe sehr, dass wir jetzt eine Basis haben, auf der wir beginnen können, die Gesellschaft zu reorganisieren. Wir müssen nicht glauben, dass das ein Selbstgänger ist. In Fürth und Nürnberg atmen auch die Oberbürgermeister erst einmal auf. In der Metropolregion hängen laut Ulrich Mahli, Oberbürgermeister in Nürnberg, rund 10.000 Menschen von Quelle ab, Mitarbeiter, Dienstleister und ihre Familien.